Hast du viele getötet? Ich habe die getötet, die mich töten wollten. Alle Menschen wollen von Natur aus leben. Und von Natur aus auch die Tiere. Menschen wollen in Freiheit leben. In ihrem eigenen Land. Und mein Land ist dieses hier. Wir werden alles geben, auf in die Schlacht für unser Vaterland.